Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Paul Enk, Thomas Frieling und Michael Schemann. Darm an Hirn. Der geheime Dialog unserer beiden Nervenzentren und sein Einfluss auf unser Leben. Unter Mitarbeit von Petra Torbritz. Gelesen von Matthias Keller. Dass wir zwei Hirnhälften mit unterschiedlichen Aufgaben besitzen, das weiß jeder. Aber dass wir auch zwei Gehirne in uns tragen, ist den wenigsten Menschen bewusst. Zwar reden alle von Bauchgefühl, doch wer da wirklich fühlt und was gefühlt wird, davon fehlt uns jede Vorstellung. Wieso tragen wir ein zweites Gehirn in uns? Wobei es eigentlich das erste ist, denn die Entwicklungsgeschichte der Lebewesen fing mit der Verdauung an. Nahrung aufspüren und ihr folgen, sie zu fressen und auszuscheiden, wurde von einfachen Organismen von einem einzigen Nervengeflecht gesteuert. Später verleibten sich die ersten Tiere Bakterien als Helfer ein und erledigten die Verdauung in Symbiose. Und erst dann wurden die Aufgaben so kompliziert, dass das Leben einen Kopf brauchte und ein Gehirn. Das Universum im Bauch lässt sich bis heute vom Gehirn nicht viel sagen. Nur in richtigen Notfällen greift dieses ein und führt zum Beispiel zum Erbrechen. Hunger und Sattsein wird von beiden Zentralen in Kooperation gesteuert. Doch die tägliche Arbeit, das Analysieren, Weiterschieben, Ausbeuten und Verarbeiten der Nahrung, wird vom Bauchhirn ganz alleine erledigt. Bei dieser wichtigen Tätigkeit würde der Kopf nur stören. Auf dem langen Weg vom Mund bis zum After kann es aber zu vielen Kommunikationsproblemen kommen. Manche davon sind lebensbedrohlich, andere nehmen nur die Lebensqualität, wie etwa Reizdarm oder Reizmagen, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz Millionen Menschen betreffen. Aufstoßen und Verstopfung, Durchfall, Blähungen und Krämpfe können alle Folgen einer Nervenkrankheit im Bauchhirn sein. Vielen Patienten kann erst dann geholfen werden, wenn sie einen spezialisierten Neurogastroenterologen aufsuchen, von denen es in Deutschland aber gerade mal eine Handvoll gibt. Mehr Forschung ist auf diesem Gebiet dringend notwendig, denn immer noch sind viele Zusammenhänge unklar und neue spannende Fragen tun sich auf. Welche Rolle spielt das Bakterienbiotop im Dickdarm? Beeinflusst er unsere Nerven? Kann er uns mutig oder ängstlich machen, vielleicht auch depressiv? Welche Risiken birgt der Transfer von Stuhl? Können wir Nahrung zu Medizin machen? Kann es sein, dass Nervenkrankheiten wie Parkinson nicht im Kopf, sondern im Darm entstehen und dann über den Vagusnerv ins Gehirn eindringen? Werden wir irgendwann eigene Nervenzellen aus dem Bauch umwandeln und damit Krankheiten im Kopf heilen können? Die Autoren des Buches fasziniert das Bauchhirn seit mehr als 3 Jahrzehnten und sie sind deutschlandweit die führenden Experten in der Neurogastroenterologie. Die drei haben das Fach von der Pike auf erkundet. Im Selbstversuch mit verschluckten Mozartkugeln als Sonden oder auch dem Finger im Po. Ihr Ziel ist es, die Medizin wachzurütteln und den Blick stärker auf das zweite Gehirn in unserem Körper zu lenken, seine Fehlfunktionen, aber auch sein Potenzial. Die Verdauung, so wichtig sie ist ein schambesetztes Thema. Die junge Medizinerin Julia Enders hat mit vielen Tabus gebrochen und den Darm samt Inhalt mit Charme salonfähig gemacht. Das Buch »Darm an Hirn« will dieses neu geweckte Interesse nutzen, um den aktuellen Forschungsstand nachzuliefern und aufzuzeigen, wohin der Weg führen kann. In wissenschaftlicher Tiefe, aber für Laien verständlich, erzählen drei Professoren, warum das Bauchhirn nie aufgehört hat, sie zu faszinieren. Zwerge auf den Schultern von Riesen. Auch wenn man klein ist, kann man weit blicken. Dann nämlich, wenn man sich auf die Schultern von Riesen setzt. Dieses uralte Bild, das der Soziologe Robert Merton als Gleichnis für den Fortschritt in der Wissenschaft verwendete, hat auch uns inspiriert, denn auch wir haben die Welt nicht erfunden, sondern reiten als Zwerge auf den breiten Schultern des Wissens, das viele, viele Forscher vor uns erworben haben. In unserem Fall klettern wir nicht nur auf die Schultern von Anatomen und Physiologen des 19. und 20. Jahrhunderts, die sich mit den Geheimnissen des Bauches befasst haben, wie Leopold Auerbach, James Newport Langley oder Jackie D. Wood. Ab und an setzen wir uns sogar gegenseitig auf die Schultern, um aus unterschiedlichen Perspektiven mehr Weitblick zu haben. Wir, das sind Paul Enk, Psychologe und Psychosomatik-Experte an der Universität Tübingen, Thomas Frieling, klinischer Neurogastroenterologe und Chefarzt an den Helios-Kliniken Krefeld, sowie Michael Schemann, Humanbiologe an der Technischen Universität München. Ein Dreierteam von Experten unterschiedlicher Richtungen ist eine eher ungewöhnliche Autorenkonstellation für ein Buch, denn hier geht es zwar um Wissenschaft, die häufig im Team vorangetrieben wird, aber auch darum, Lesern aus ganz anderen Bereichen ein spannendes Kapitel Wissenschaftsgeschichte und auch aktueller Forschung nahezubringen. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, gemeinsam dieses Buch zu schreiben, denn seit den 35 Jahren, die wir uns kennen, haben wir stets von den unterschiedlichen Blickwinkeln profitiert, die uns unsere Fachdisziplinen mitgegeben haben. Wir haben dabei auch nie aufgehört, über Themen zu streiten, in aller Freundschaft. So hat es auch bei den Arbeitstreffen zu diesem Buch heftige Debatten gegeben über Fragen, die wir eigentlich schon längst beantwortet glaubten. Wie soll das gehen, haben wir uns gefragt. Werden die Leser nicht enttäuscht sein, wenn sie erfahren, dass es auf viele Fragen keine einfachen Antworten gibt? Doch das ist ja gerade das Spannende an dem Bauchhirn, wie das enterische Nervensystem in unserer Leibesmitte gerne populär genannt wird, dass es immer noch so vieles zu entdecken gibt. Das, was sich in unserem Bauch abspielt, hat so viele Facetten, dass es noch viele Zwerge nach uns beschäftigen wird. Wir laden Sie deshalb ein, uns auf eine Forschungsreise zu begleiten, eine Expedition tief in das Innere unserer Existenz und eine Reportage in die Hinterzimmer der Wissenschaft. In die Labore, wo in Petrischalen winzige zuckende Fragmente von Darmgewebe liegen und darauf warten, entschlüsselt zu werden. Little Brain, Big Brain. Pupsforschung. Das war noch das Mildeste an Geringschätzigkeit, das wir von unseren Kollegen zu hören bekamen, als wir vor rund 35 Jahren begannen, uns für den Darm zu interessieren. Besser gesagt, für das Nervengeflecht, das sich in seiner Wand befindet. Und das damals Terra Incognita war, wissenschaftliches Neuland und unbekannter als der letzte Winkel des Amazonas. Von einem zweiten Gehirn im Bauch war noch lange nicht die Rede. Und der Darm mit Charme der jungen Science-Slam-Autorin Julia Enders war noch kein Welterfolg, als wir uns aufmachten, eine Region zu erkunden, die in vielen Heilkunden als Zentrum des Körpers gilt. Den Verdauungstrakt. Der unappetitlich anmutende Schlauch schien damals vielen unserer Kollegen wenig geeignet, um wissenschaftlichen Ruhm zu erlangen. Einer der ersten, die den Darm systematisch untersuchten, war der Schweizer Stadtarzt Johann Jakob Wepfer. Doch erst ab dem 19. Jahrhundert gingen einige Pioniere, wie der britische Chirurg Baron Joseph Lister, der Ursache auf den Grund, indem sie den Bauchraum genauer untersuchten. Dort fanden sie ausgedehnte Nervengeflechte, wie die Breslauer Anatomen Georg Meissner und Leopold Auerbach beim Zerlegen eines Stückchen Darms. Seither sind die beiden Hauptteile des enterischen Nervensystems, Enteron ist griechisch für Darm, der Meissner bzw. Auerbach-Plexus, nach ihnen benannt. Doch trotz dieser spannenden Entdeckung blieb die Darmforschung lange auf die Frage beschränkt, wie das, was man oben in den Verdauungstrakt hineinsteckte, weiter transportiert wurde und unten wieder herauskam. Erst nach und nach wurde deutlich, dass diese eher physikalische Fragestellung nur ein Teil eines komplexen und komplizierten Schaltwerks war, das zu großen Teilen autonom und unabhängig vom Gehirn funktionierte und viele lebenswichtige Funktionen erfüllte. So führte die anfangs dominante Motilitäts-, also Bewegungsforschung, auf die Spur eines faszinierenden Universums, das heute zu einem der spannendsten Forschungsgegenstände der Medizin gehört, weil es noch ganz andere Bereiche als die Verdauung berührt, nämlich Immunologie, Genetik, Psychologie und Neurologie. Damals jedoch brauchte es schon Pioniergeist, um sich des Darms anzunehmen. Wir zählen uns deshalb nicht ohne Stolz zu den Vätern dieser Forschungsrichtung. Schließlich haben wir damals als Forschungsfrischlinge eine Gruppe junger Wilder um uns geschart, die ähnlich wie wir keine Scheu vor diesem abseitig anmutenden Thema hatten. 1989 gründeten wir Little Brain Big Brain, LBBB, eine Vereinigung junger Forscher, die alle an den vielen Rätseln knobelten, die sich rund um die Verdauung und das Nervengeflecht des Darms stellten. Aus den Kongressen, die wir alle 2 Jahre international veranstalteten und die bis heute stattfinden, schälte sich eine Gruppe von Begeisterten heraus, von denen heute noch viele das Fach bevölkern, das nach einer langen Anlaufzeit erst jetzt Renommee erlangt. Denn es stellt sich heraus, dass dieses ganz neue Einblicke in den Körper erlaubt. Die Neurogastroenterologie.